gekischte Zeit fahr ich mal wieder heim und mach mir's mal wieder 14 Tage bequem. Wann der Mosch im Killer geht, bin ich dabei. Dann gibt's Kiste und vom neuen Pelzerboy. Pelzerkiste und ein echter Pelzerboy. Ich hab wieder Gas. Wer noch trinken kann, weiß nicht so schnell ins Gras. Mit der Mosch auf